letzte Hemd hat keine Taschen. Nach dem gleichnamigen Roman von Horace McCoy. Aus dem Amerikanischen von Gabriele Kunstmann. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Mike, hab gehört, du hast gekündigt. Habe ich, komm rein, Eddie. Darf ich dir Myra Banowski vorstellen? Myra Banowski. Hi. Michael Dolan, ein guter Freund und der beste Reporter, den diese bigotte Stadt je hervorgebracht hat. Hallo. Was war los? Thomas will meine Geschichte über die Wettbetrügereien und verschobenen Baseballspiele nicht bringen. Letzte Woche war es meine Story über die Reorganisation des Ku Klux Klan, die im Papierkorb landete. Die Woche davor war es die Geschichte über den Sohn von Delancey, der besoffen eine Fußgängerin totgefahren hat. Sie haben über die Crusaders geschrieben? Ja, die Kreuzritter, oder wie sie sich verdammt nochmal jetzt nennen. Und wisst ihr, was Thomas gesagt hat? Ich habe schon früher versucht, Ihnen zu erklären, Dolan, dass keine Zeitung in dieser Stadt das Thema Kreuzritter anzuschneiden wagt. Und solange ich Chefredakteur dieser Zeitung bin, werden wir das auch nicht tun. Du kennst die Politik dieser Zeitung. Ich kenne die Politik dieser Zeitung. Ich kenne die Politik von jeder Zeitung dieser Stadt. Ich kenne die Politik von jeder verdammten Zeitung dieses Landes. Was werden Sie jetzt tun? Zuerst werde ich mir mal klar darüber werden müssen, ob ich froh bin über das, was geschehen ist, oder ob es mir leid tut. Passen Sie jetzt gut auf, werden Sie nicht schwach. Jedenfalls hast du deinen Selbstrespekt zurückgewonnen. Das, was davon übrig geblieben ist. Du wirst es schaffen, Mike. Wir sehen uns beim Mittagessen. Ich glaube nicht, dass wir ihn allein lassen sollten. Er ist kurz davor, zum Boss zurückzugehen, um Entschuldigung zu bitten und um seinen Job zu betteln. Hören Sie. Es steht Ihnen im Gesicht geschrieben. Es ist seltsam, wie alles heute zusammenkommt. Wenn ich heute Morgen wie gewöhnlich eine Tasse Kaffee getrunken hätte, dann hätte ich Eddie Bishop hier heute Morgen nicht getroffen. Und wenn ich nicht mit Eddie hier heraufgekommen wäre, dann wären Sie zweifellos zurückgegangen und hätten um Ihren Job gebettelt. Und hätten ihn auch bekommen. Aber jetzt bekommen Sie ihn nicht mehr. Sie haben hier nichts mehr zu suchen. Finden Sie das nicht seltsam? Ich denke schon. Ich bin fertig, gehen wir. Sie haben eine große Druckerei, Mr. Lawrence, und ich habe eine gute Idee. Und die wäre? Ich möchte eine Wochenzeitschrift herausgeben. Sowas Ähnliches wie den New Yorker. Vielleicht nicht ganz intellektuell. Ich möchte mit Gesellschaft spalten und Unterhaltung loslegen. Gelegentlich ein Leitartikel, der die Wahrheit berichtet. Die Wahrheit? Worüber? Über alles, was so passiert. Politik, Sport. Man sieht scharf hin und behält die Leute im Auge. Das ist eher die Aufgabe der Tageszeitung, oder? Theoretisch schon. Sie tun's aber nicht. Sie haben Angst. Nur, dass Sie es Diplomatie nennen. Also, wie viele Exemplare sollen es sein? Ich meine, was für eine Papierqualität wollen Sie haben? Offensichtlich verstehen Sie mich nicht. Ich möchte, dass Sie diese Zeitschrift verlegen und dass ich sie schreiben und als Herausgeber leiten kann. Also hören Sie, ich glaube nicht, dass ich daran interessiert bin. Mr. Lawrence, wenn Sie mich bei dieser Zeitschrift unterstützen, dann garantiere ich Ihnen für die erste Ausgabe eine Auflage von 2000 Stück. So. Und die Auflage wird noch verdammt viel höher steigen. Ich werde alle alten Wunden dieser Stadt wieder aufreißen. Also das hört sich an, als würden Sie den Mund etwas zu voll nehmen. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht daran verschlucken. Irgendjemand muss mal kräftig zubeißen. Sie werden sich viele mächtige Feinde machen. Aber die anständigen Leute werden für uns sein. Die anständigen Leute haben nicht die Macht. Dann verschaffen wir sie ihnen. Dolan, ich kann es mir nicht leisten. Ich habe einfach nicht das Geld, um ein Risiko einzugehen. Was glauben Sie, wie viel würde die erste Ausgabe kosten? Sagen wir 24 Seiten. Ungefähr 1500 für 2000 Exemplare. Angenommen, ich würde das Geld zusammenkriegen und die erste Ausgabe bezahlen. Und die würde sich gut verkaufen. Würde das Ihre Meinung ändern? Vielleicht. Dann bis später. Du schuldest jedem in der Stadt Geld. Du könntest vermutlich bei all deinen Freunden zusammen nicht mehr als 10 Dollar auftreiben. Wer leiht dir 1500 Dollar? David vom Theater. Er hat es mir selbst angeboten. Johnny hat es ihm erzählt, nachdem ich ihn gefragt hatte. David, sieh an. Du wirst doch wohl nicht schwul werden. Er hat mir nach der Probe einen Vortrag über mein unmoralisches Leben gehalten. Ich wäre ein Enfant terrible und würde in einem Zustand der Rebellion leben. Und das alles nur, weil ich mein Milieu verlassen wollte. Manchmal frage ich mich, warum ich dich nicht geheiratet habe. Ein alter Hase, andere Pläne. Hat der Manfred für dich ausgesucht? Roy ist sehr attraktiv. Und er hat einen guten Job und kommt aus guter Familie. Und er ist der Präsident des Aster Clubs. Außerdem hat er in Yale ein hervorragendes Examen gemacht. Ist er so gut wie ich? Mike, du bist ein richtiger Schweinekerl. Nein. Ich bin nicht verliebt in dich, April, aber ich finde dich toll. Es ist zu schade, dass ich von der falschen Seite der Straße komme. Mike, hör auf damit. Das hat nichts damit zu tun. Heute in 2 Wochen wirst du mit Manfred verheiratet sein. Vergiss es. Hey, das ist meine Hand. Was machst du? Hast du vergessen, dass ich Nymphomanin bin? Liebst du mich? Ich mag dich. Es wird nicht mehr oft so sein wie jetzt. Ich weiß. Was wird aus uns werden? Nichts wird aus uns werden, April. Du wirst diesen Burschen aus Yale heiraten, ein Haus haben und eine Familie. Und wenn die Zeit gekommen ist, dass du ein paar großartige Kinder hast, dann werden wir uns im Krieg befinden. Und die großartigen Kinder werden durch Giftgasbomben oder etwas anderes ausgelöscht. Und ich werde so wie jetzt nackt auf irgendeinem Schlachtfeld liegen mit einem Granatsplitter im Bauch. Das glaubst du doch nicht im Ernst. Doch, das tue ich. Erst Mussolini und jetzt auch noch Hitler. Der Völkerbund besteht aus einer Horde von Dummköpfen. Und Japan wartet mit einem Totschläger hinter der Ecke. Ich glaube nicht, dass dieses Land in den Krieg eintreten wird. Die Leute sind dagegen. Wenn sie anfangen, die Nationalhymne zu spielen und die Fahnen zu schwenken, werden sie alle hysterisch. Ein hübsches Büro haben Sie hier. Wie wird die Zeitschrift heißen? Der Cosmopolit. Nicht schlecht. Ist das dort mein Schreibtisch? Ich sehe mich nicht in der Lage, jemanden einzustellen. Ich habe kein Geld. Ich beabsichtige, alle Artikel selbst zu schreiben. Sie verlassen sich auf Ihren Hass. Ich hasse niemanden. Sie sind voller Hass. Behalten Sie ihn. Halten Sie ihn lebendig. Das wird sehr nützlich für Sie sein. Wer sind Sie? Ich bin Myra. Ich weiß, dass Sie Myra sind. Woher kommen Sie? Aus New York. Warum sind Sie so neugierig? Verdammt nochmal, das wüsste ich auch gerne. Ich war Frauen gegenüber noch nie neugierig. Entweder nehme ich Sie so, wie Sie sind, oder ich lasse Sie in Ruhe. Aber ich stelle keine Fragen. Diesmal ist das was anderes. Das ist verdammt komisch mit Ihnen und mir. Verdammt komisch. Sie haben über diese Tasse Kaffee nachgedacht, die ich nicht getrunken habe, und darüber, welchen Einfluss das auf Ihre Zukunft hat. Ich frage mich nur, ob das für Sie schlecht und für mich gut ist. Oder für mich schlecht und für Sie gut. Das frage ich mich auch. Um wie viel Uhr soll ich morgen früh kommen? Aber... Wann werden Sie hier sein? Bis morgen um 9, Michael Dolan. Und nun zum Sport. Baseball. 6 wichtige Spieler des Baseballteams von Colton wurden heute von Commissioner Kennesaw Mountain Landis aus dem Baseballverband ausgeschlossen, weil sie nach der Zahlung von Bestechungsgeldern vorsätzlich die Meisterschaftsspiele des Jahres 1936 gegen Bantown verloren haben. Zuerst auf den Skandal hingewiesen hat die erst einen Monat alte Zeitschrift The Cosmopolit. Dieses Magazin wird von Michael Dolan herausgegeben, dem früheren Sportreporter der Colton Times. Ja, kommen Sie rein. Hallo Dolan. Oh, hallo Mr. Thomas, kommen Sie rein. Hi. Myra, das ist Mr. Thomas, der Chefredakteur der Colton Times, mein früherer Chef. Setzen Sie sich. Ich stehe, lieber. Was wollen Sie von mir? Ich gratuliere Ihnen zur ersten Ausgabe Ihrer Zeitschrift. Danke. Warum schießen Sie gegen mich? Ich habe nicht gegen Sie geschossen, ich habe alle Zeitungen angegriffen. Aber jeder in der Stadt weiß, dass Sie für die Colton Times gearbeitet haben und alle wissen, dass Sie uns meinen. Dafür kann ich nicht. Diese Story über den Baseball-Skandal ist von beiden Presseagenturen aufgegriffen worden. Sie haben einen riesen Sturm verursacht. Ich hoffe es. Aber ich werde es nicht zulassen, dass Sie uns in bösartigen Leitartikeln angreifen. In Wahrheit haben Sie nur Angst, dass Ihre Auflage sinkt, Sie und die anderen Zeitungen. Ich werde es Ihnen verdammt schwer machen, wenn Sie nicht aufgeben, das kann ich Ihnen sagen. Warum um Himmels Willen sollte ich aufgeben? Ich habe gerade erst angefangen. Als nächstes nehmen wir uns Carlyle vor. Dr. Carlyle, Sie kennen ihn, den vornehmen Abtreiber, der schon einige Mädchen auf dem Gewissen hat und der trotzdem seinen gewinnträchtigen Geschäften weiter nachgehen darf, weil sein Bruder der Boss des Bezirks ist. Danach kommt Carson an die Reihe. Carson, der Leiter des städtischen Fuhrparks, der an allen Lastwagen, die an die Stadt verkauft werden, ein hübsches Sümmchen verdient. Und dann Nestor, Polizeichef Nestor, der vor 6 Jahren noch ein armer Bauernjunge war und jetzt dann in Duisenberg fährt. Das gibt Ihnen einen groben Überblick darüber, was ich so plane. Das ist Selbstmord, was Sie da vorhaben. So etwas gibt es in jeder Stadt in diesem Land. Es ist ein Teil des anerkannten Systems. Sie müssen vollkommen verrückt sein. Sei nicht so niedergeschlagen. Du hast alles in der Welt, um glücklich zu sein. Jeder in der Stadt redet über dich und die Zeitschrift. Seit wir hier sitzen, sind schon mindestens 20 Leute gekommen und haben dir gratuliert. Daran habe ich gar nicht gedacht. Oh, das. Als ich vorschlug, hierher zu gehen, wusste ich nicht, dass das Mädchen eine Hochzeitsparty hat. Ich wusste nicht mal, dass sie verheiratet ist. Nehme an, sie hält mich für einen Scheißkerl, weil ich hier so reinplatze. Und das ist daran so schrecklich? Um Gottes Willen kannst du das denn nicht verstehen. Ich bin mit April gegangen. Ich kenne die ganze Gesellschaft an ihrem Tisch. Jeder weiß, dass ich verrückt nach ihr war. Und dass sie verrückt nach dir war. Das auch. Und jetzt bin ich hier in dem gleichen Dachgartenrestaurant, in dem ihre Hochzeitsparty stattfindet. Mit einer anderen Frau. Kommst du dir komisch vor, weil du hier mit einer Frau bist, die nicht zu ihrer Klasse gehört? Zu diesem heuchlerischen Haufen der sogenannten Oberschicht? So etwas habe ich nicht gesagt. Du bist verrückt. Du bist selbst verrückt. Um Himmels Willen, warum kümmert es dich, was sie denken? Du bist für sie ein Niemand. Das weiß ich. Hinter deinem Rücken lachen sie über dich. Sie verachten dich, weil du aus dem falschen Stadtteil kommst. Du bist ein verdammter Narr, Mike. Du hast Möglichkeiten, du hast Macht und jetzt bist du auf deinem Weg. Du wirst es schaffen. Hör auf, dir wegen dieser Parasiten Sorgen zu machen. Diese Leute sind ganz und gar wertlos. Sie spazieren nur herum, tragen zu nichts bei, nehmen Platz weg und atmen die Luft, die andere Leute verdammt viel besser nutzen könnten. Sie repräsentieren etwas, das ich niemals hatte und unbedingt haben möchte. Lass uns machen, dass wir hier rauskommen. Ich möchte noch ein paar Mal tanzen. Du meinst... Du möchtest mit April tanzen. Vielleicht. Nun mach schon und halt dich selbst zum Narren. Ich werde gehen. Du musst nicht gehen. Ich weiß, dass ich das nicht muss. Ich gehe in deine Wohnung zurück. Ich werde dort auf dich warten. Es kann sehr spät werden. Hallo, Fremder. Herzlichen Glückwunsch, Herr Trilli. Ihnen auch, Frau. Danke, Sie kennen die anderen Leute, nicht wahr? Lillian Freed, hi. Harry Carlyle. Sicher, sicher, ich kenne sie alle. Hallo. War das deine Gesellschaftsreporterin, die eben mit dir am Tisch saß? Nicht direkt, warum? Ich glaube immer noch, ich sollte den Job als Gesellschaftsreporterin übernehmen. Ich kann nichts zahlen. Na, ich will kein Gehalt, ich will es nur aus Spaß tun. Lillian meint, dass ich schon froh wäre, nur in deiner Nähe zu sein. Halt den Mund, Harry Carlyle. Nur Spaß gemacht. Mike, möchtest du tanzen? Ich? Ja. Roy? Warum nicht? Danke. Wird es jemals wieder Nächte wie neulich nachts am Fluss geben, Mike? Um Himmels Willen, denkst du denn nie an etwas anderes als an Sex? Ich bin pathologisch. Guter Gott, ja. Ich wusste, dass du heute kommen würdest. Deswegen habe ich dir auch etwas mitgebracht. Ich dachte, dass vielleicht die Finanzierungsgesellschaft hinter dir her ist. Ich weiß, die Rate für dein Auto ist fällig. Hier ist ein Scheck. Entschuldigen Sie, darf ich übernehmen? Bitte? Ja, sicher. Danke, April. Gute Nacht. Ich muss dringend mit Ihnen reden. Ein anderes Mal. Warum mögen Sie mich nicht? Ich kann Sie ganz gut leiden. Warum mögen Sie mich nicht? Sie mögen mich auch nicht, Harry. Sie konnten mich schon nicht ausstehen, als wir noch Kinder waren und zur Schule gingen. Ach. Und Sie mögen mich jetzt auch nicht. Und ich mag Sie nicht. Ich hielt Sie damals für einen Scheißkerl und heute halte ich Sie immer noch dafür, um das mal klarzustellen. Und darum wollen Sie mich in Ihrer Zeitschrift attackieren? Weil Sie mich nicht mögen? Wie kommen Sie darauf, dass ich Sie angreifen will? Ich dachte nur, ich erinnere Sie mal daran, dass ich jemand bin, von dem man besser die Finger lässt. Heißt das, dass Sie mir mit Ihrem Bruder drohen? Mein Bruder? An Jack hatte ich noch nicht gedacht. Als Bezirkschef hat er natürlich viel Macht. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir dabei zu helfen, Ihnen diese Sache auszureden. Ja, vielleicht können Sie das. Vielleicht kann er was von seiner Macht dazu benutzen, diese drei Mädchen, bei denen Sie eine Abtreibung durchgeführt haben, ins Leben zurückzurufen. Passen Sie bloß auf. Es wäre verdammt gut, wenn Sie so etwas auch beweisen könnten, falls Sie vorhaben, es zu drucken. Ich werde es beweisen. Darauf können Sie Gift nehmen. Da bist du ja endlich. Wie spät ist es denn? Würdest du bitte verduften? Du willst mich doch nicht jetzt mitten in der Nacht allein durch Downtown gehen lassen, oder? Ich werde ein Taxi rufen, das dich nach Hause fährt. Warum machen wir nicht das Naheliegendste? Was soll das sein? Hör auf, dich dumm zu stellen. Bin ich dumm, verdammt nochmal. Ich weiß, was du willst. Ich weiß, dass ich unwiderstehlich bin. Ich weiß, dass ich allen Sexappeal der Welt besitze. Großartig, jetzt bist du wieder der Alte. Verdammt nochmal, ich wünschte, du hättest an jenem Tag diese Tasse Kaffee getrunken. Ich mag es, wenn du dich so aufregst. Du bist dann richtig toll. Solltest mich erst mal sehen, wenn ich nachts um 4 Frauen aus dem Zimmer werfe. Dann bin ich wirklich toll. Keine Chance. Oh, übrigens, hier ist ein kleines Souvenir. Das ist dir gerade aus der Tasche gefallen. Ein netter kleiner Scheck. Hast du keine Gewissensbisse, Geld von Frauen anzunehmen? Nicht, wenn es für erhaltene Dienste ist. Ich verstehe. Gar nichts, verstehst du? Du bist die vertragteste Kombination von Charme, Persönlichkeit und Scheißgeld, die mir jemals begegnet ist. Unsinn. Wo ist Lillian? Draußen im Country Club, um über das Damen-Golf-Turnier zu berichten. Hast du Lawrence gesehen? Er hat nach dir gefragt. Ja. Warum zum Teufel konnte Lillian sich die Informationen nicht per Telefon beschaffen? Oder auf die Zeitung warten? Wie geht's vorwärts, Eddie? Um Himmels Willen, hör auf, mir über die Schulter zu schauen. Du weißt, wie sehr mich das stört. Du bist schlimmer als Thomas. Entschuldige. Letzte Nacht habe ich ein paar Mal versucht, dich anzurufen. Du hast ja keine Ahnung, wo dieser McAllister lebt. Da, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Fast in Cold Springs. Hast du sie gesehen? Ja, sie sagt, ihre Tochter sei an einer akuten Magenverstimmung gestorben. Mrs. Griffith sagt von ihrer Tochter das Gleiche. Es sieht so aus, als sei das das Einzige, was der alte Doc Estill schreiben konnte. Haben Sie nicht vermutet, hinter welcher Sache du her warst? Ich war sehr vorsichtig. Ich habe übrigens noch was herausgefunden, das uns helfen kann. Keine der Mütter hatte vorher jemals etwas von Estill gehört. Er wurde erst erwähnt, als Elsie Griffith schon sehr krank war. Natürlich wusste Mrs. McAllister nichts von ihm, bis sie den Totenschein sah. Aber wie sollte sie auch? Faye McAllister starb auf dem Operationstisch. Dieser verdammte Carlyle ist ein Massenmörder. Ich wünschte, wir wüssten, von welchen Kerlen diese Mädchen schwanger waren. Das wissen wir. Aber wir können nichts beweisen. Wir können überhaupt nichts beweisen in dieser Sache. Du kannst deine Untersuchung veranlassen, aber was zum Teufel nützt das? Carlyle wird man sauber halten. Man kann die McAllister und die Griffith exhumieren, aber das bringt auch nichts. Mittlerweile sind nur noch die Knochen übrig. Schreib du nur die Story, Ed. Ich kümmere mich um die Einzelheiten. Ich hoffe nur, dass du weißt, was du tust. Wenn du vor die Anklagekammer geladen wirst, hast du besser was, was du denen vorlegen kannst. Ich wollte nicht in meinem Büro mit dir reden. Am besten geht man kein Risiko ein. Darum habe ich bis nach Einbruch der Dunkelheit gewartet. Natürlich, Bud. Wie geht es dir? Und wie geht es Terry? Gut, sehr gut. Großartiger Bursche. Ein toller Footballspieler. Nächste Saison schafft es in die Liga, Bud. Einige meiner Männer haben am Gericht eine Menge Gerede über dich und deine Zeitschrift gehört. Es scheint, als wolltest du das County säubern. Früher oder später werde ich das tun. Aber das sollte dich nicht stören, Bud. Du rennst mit dem Kopf gegen die Wand. Ich bin schon verdammt lange hier in diesem Bezirk. Und ich weiß, was hier gespielt wird. Es ist toll, dass du gekommen bist, Bud. Und ich weiß, das auch zu würdigen. Aber ich werde das durchziehen. Ich könnte nie wieder ruhig schlafen, wenn ich jetzt aufhören würde. Mein Gott, ich bin froh, dass du das sagst. Ich stehe auf deiner Seite. Ich sagte zu Jack, du würdest... Hat dich Jack Carlyle geschickt? Er bat mich, vorbeizuschauen. Er weiß, dass wir Freunde sind. Er meinte, ich solle dir klar machen, dass er nicht durch schlechte Publicity gestört werden will. Deshalb bist du also gekommen? Nein, das hätte ich dir auch am Telefon sagen können. Ich kam, um dir dies zu bringen. Das ist eine Ernennungsurkunde zum Hilfs-Sheriff. Und hier ist die Polizeimarke. Ich dachte, du würdest dich damit ein wenig besser fühlen. Die Ernennung habe ich 6 Monate zurückdatiert, sodass niemand deswegen etwas sagen kann. Aber vielen Dank, Bud. Das ist noch nicht alles. Hier, das ist eine 38er-Automatik. Es ist eine großartige Waffe, Mike. Ich hoffe, dass du sie nicht nötig hast. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich glaube nicht, dass ich sie brauchen werde. Trotzdem, es ist besser, wenn du sie hast. Wenn Carlyle für seine Schlägertruppe Sondergenehmigungen kriegt, sehe ich nicht ein, warum nicht ein Freund von mir auch mal eine bekommen kann. Was ist mit dieser Story, die du über seinen Bruder schreibst? Über die Abtreibung? Weißt du irgendetwas über ihn? Ich kannte mal ein Mädchen, das für ihn gearbeitet hat. Wie sie hieß, fällt mir im Moment nicht ein. Ich kann es aber rausfinden. Würdest du das tun, Bud? Vielleicht könnte sie mir helfen. Natürlich. Ich werde dich anrufen. Wo kann ich dich erreichen? In der Lawrence Publishing Company. Mike, wenn ich etwas für dich tun kann, du weißt schon, was ich meine, dann sag es mir einfach. Ich werde vorsichtig sein, Bud. Halt die Ohren steif, Mike. Wo willst du hin? Zum Hotspot, ich hab Hunger. Da möchte ich nicht hin. Ach, warum nicht? Lillian, du bist das einzige Mädchen in der Stadt, dessen Name noch nicht mit meinem in Verbindung gebracht wurde. Und ich fahre nicht zum Hotspot, wo uns dann deine Freunde zusammensehen. Wenn deine Familie das erfahren würde, könnte es für dich unangenehm werden. Wegen meiner werden. Familie mache ich mir keine Sorgen. Ich bin 20 Jahre alt. Ist egal, wir fahren nicht dort. Hast du vor Myra Angst? Myra natürlich nicht. Sie bedeutet mir nichts. Sie denkt das aber. Sie hat mir praktisch gesagt, ich soll dich in Ruhe lassen. Wann hat sie das gesagt? Immer wieder. Von Zeit zu Zeit. Du weißt, was ich immer für dich empfunden habe, Mike. Was genau hat Myra über mich gesagt? Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau daran, aber sinngemäß bedeutete es, dass ich besser die Finger von dir lassen sollte. Ist das alles, an was du dich erinnerst? Oh, sie sagte, dass du in mancher Beziehung wie ein Kind wärst und dass du anfällig für Mädchen seist, die wohlhabend und gesellschaftlich über dir. Ich weiß nicht mehr. Sie hat so viel Unsinn erzählt, ich habe nicht so genau aufgepasst. Das hat sie also gesagt. Lillian, wie würdest du es finden, verheiratet zu sein? Das finde ich gut. Ich meine... Was hältst du davon, mich zu heiraten? Das meinte ich ja. Guten Morgen. Morgen. Wirklich ein schöner Morgen, nicht wahr? Prescott vom Kurier ist dran, will dich sprechen, Mike. Gib her. Alan, hier ist Mike. Ja. Einen Augenblick bitte, Alan, das kannst du nicht drucken. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht nächste Woche, vielleicht nächsten Monat. Vielleicht will ich es gar nicht nutzen. Was? Du hast es gesehen? Was hat er damit gemacht? Na, dann sag dem alten Mistkerl, dass ich ihm das heimzahle. Oh, natürlich, bring es verdammt nochmal, alles, was du willst. Was ist los? Nichts, verdammt nochmal. Na, was ist es? Was wollte Prescott? Was hat er entdeckt, dass du versuchst, aus den Zeitungen herauszuhalten? Nichts, nichts. Ich werde es dir sagen, Eddie. Dieser verrückte Bastard hat letzte Nacht geheiratet. Was hat er? Geheiratet. Lillian hat heute Morgen angerufen, mir alles erzählt. Sie konnte es gar nicht abwarten, es allen Leuten zu verkünden. Und sie hat es ziemlich ausgeschmückt. Ich weiß alles. Auch, dass ihr die Ehe nicht vollzogen habt und dass du sie nach der Trauung nach Hause geschickt hast. Verdammt, ich kann es kaum glauben. Und ausgerechnet Lillian. Warum nicht? Sie ist schön, sie gilt in der Gesellschaft etwas und ihr Vater ist der Präsident einer der größten Banken an der Pazifikküste und obendrein noch ein ehemaliger Senator. Das ist es, was dieser verrückte Bastard wollte. Es ist egal, dass sie ein billiges, kleines... Sie ist ein kleines Luder. Sie war scharf auf dich. Und sie hatte nicht den Mut, mit dir zu schlafen und dich dann zu vergessen. Sie musste dich heiraten. Du hättest letzte Nacht mit ihr schlafen sollen, denn heute wird sie wahrscheinlich nach Wegen suchen, da wieder herauszukommen. Ihre Mutter wird sie dazu drängen. Und all ihre Freunde... Und all die Zeitungen, direkt auf dem Titelblatt. Ich bin Lillians Vater. Das weiß ich. Ich kenne Sie von Bildern, Senator. Sie wissen natürlich, dass diese Heirat etwas vollkommen Unmögliches ist. Werden Sie es korrigieren oder muss ich selbst etwas unternehmen? Was könnten Sie denn unternehmen, Senator? Ich könnte die Ehe annullieren lassen. Sie wissen sehr gut, dass der einzige Weg, eine Annullierung durchzusetzen, darin besteht, dass ich sie unterschreibe. Vor Gericht haben Sie keine Chancen. Ich appelliere an Ihren Sportsgeist, sie ohne Skandal aufzugeben. Da rühren Sie an einen wunden Punkt bei mir an, Senator. Ich war immer ein guter Sportsmann, aber schließlich habe ich gelernt, dass es so ein Wort im Lexikon des Erfolgs nicht gibt. Wenn Sie mir die abgedroschene Phrase verzeihen. Es geht darum, zu fressen oder gefressen zu werden. Was würde Sie veranlassen, sie aufzugeben? Woher wissen Sie, dass Lillian mich nicht liebt? Lillian, komm rein. Hallo, Lillian. Was soll ich ihm sagen, Vater? Dass du ihn nicht liebst. Ich liebe dich nicht. Ich habe es nur aus Spaß gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass du es ernst nehmen würdest. Das ist alles, Lillian. Du kannst jetzt wieder gehen. Gute Nacht. Gute Nacht, Lillian. Stimmen Sie mir jetzt zu, dass eine Annullierung am besten ist? Vollkommen. Kennen Sie Oppenheimer im Rheingebäude? Sie treffen mich dort morgen früh um 10 Uhr. Er wird dann die Papiere fertig haben. Mein Junge, Sie sind sehr vernünftig. Kommen Sie, ich bringe Sie zur Tür. Danke, Senator. Sie haben da was übersehen. Ich habe etwas, das Sie haben wollen, und Sie haben etwas, das ich haben will. Das ist eine gute Voraussetzung, um ein Geschäft abzuschließen, nicht wahr? Eine Erpressung. Ich werde Ihnen nicht einen verdammten Cent geben. Kein Geld, keine Annullierung. Ich werde es Ihnen heimzahlen. Ich werde dafür sorgen, dass Ihnen das heimgezahlt wird, Sie verdammte irische Erpresser. $50,000. Ich werde Ihnen 25 geben. 37.500. 35. Ich werde morgen früh um 10 Uhr in Oppenheimers Büro sein. Bemühen Sie sich nicht, Senator. Ich finde den Ausgang. Haben Sie die Druckerpressen angehalten? Ja, und ich werde Sie wieder anhalten, wenn Sie nochmal ohne meine Genehmigung angestellt werden. Hat Jack Carlines Besuch etwas damit zu tun? Hören Sie. Eine Minute, bevor Sie die Maschinen angehalten haben, ist er hier aus Ihrem Büro gekommen. Ich will nicht in eine Sache hineingezogen werden, die mit einer Verleumdungsklage endet. Ich sagte Ihnen schon, als ich den Artikel gelesen habe, beantworten Sie meine Frage! Drucken Sie meine Zeitschrift oder nicht? Dolan, es ist okay, so. Okay, dann werde ich sie irgendwo anders drucken lassen. Das, was jetzt schon fertig ist, das nehme ich mit. Auch die Druckform. Okay. Und dann werde ich es irgendwo anders drucken lassen. Haben Sie was dagegen? Aber nein, natürlich nicht. Ich hoffe, Sie wissen, wer ich bin, Mr. Dolan. Ein Radikaler, ich weiß. Sie drucken kommunistische Traktate. Die Bullen haben Sie ein paar Mal eingebuchtet. Es ist mir egal, was Sie sind oder nicht sind. Sie haben eine Druckerpresse und das ist alles, was mich interessiert. Und ob Sie Angst vor Jack Carlyle haben. Sie brauchen keine Angst zu haben, Mr. Dolan, dass diese Druckerpresse gestoppt wird. Auch auf die Gefahr hin, respektlos zu wirken, möchte ich, dass Sie wissen, dass Bill Grissom sich nicht vor Jack Carlyle fürchtet. Haben Sie hier einen Platz, den wir als Büro benutzen können, Mr. Grissom? Wir sind zu dritt. Ich habe ein kleines Büro oben, hinter der Empore. In Ordnung. Wann werden Sie mit dem Drucken beginnen können? Ich könnte sofort anfangen, wenn ich die Druckform hätte. Hier, das sind $500. Ich werde einen Lastwagen besorgen und das Zeug hierher bringen. Seien Sie in einer Stunde hier. Hier erhältlich der Cosmopolit, die Zeitschrift, die unterdrückt werden sollte. In dieser Ausgabe vertrauliche Informationen über Dr. Harry Carlyle, der Cosmopolit, die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Tja, dann leg mal los, Bud, ich höre. Erinnerst du dich an unser Gespräch? Ich sagte da was von einem Mädchen im Zusammenhang mit Harry Carlyle. Ich habe sie gefunden. Sie heißt Jean Christie, wohnt Dolly Madison Apartments. Ich habe selbst mit ihr gesprochen. Sie will aussagen. Erinnern Sie sich an Miss Griffiths oder Miss McAllister? Ich erinnere mich an beide. Bei beiden Operationen habe ich geholfen. Das McAllister-Mädchen starb in meinen Armen. Miss Christie, ich befürchte, dass es eine Untersuchung gibt. Und ich frage mich, ob ich meine Geschichte vor der Anklagekammer erzähle? Würden Sie das tun? Ich werde es erzählen. Sie können sich darauf verlassen, dass ich es erzähle. Und das ist noch nicht alles, was ich berichten werde. Er hat auch an mir eine verbotene Operation vorgenommen. Er selbst hat mich in den Zustand gebracht und mich operiert. Und einen Monat später hat er mich dann gefeuert. Glauben Sie mir, Mr. Dolan, ich habe darum gebetet, eine Chance wie diese zu bekommen. Eine Möglichkeit, es ihm heimzuzahlen. Sie sind überhaupt nicht ärgerlich, sondern lächeln und lachen wie Kinder. Was ist denn mit Ihnen passiert? Man hat mich schlecht behandelt. Carlyle? Wer soll es sonst gewesen sein? Wo ist das passiert? In meiner Garage. Drei Kerle schlugen mich nieder, als ich in meinen Wagen einsteigen wollte. Glauben Sie nicht, Sie sollten zu Hause bleiben und das langsam angehen lassen? Diese Befriedigung gönne ich dem Mistkerl nicht. Ich sehe schon, dass Sie unseren Helden noch nicht besonders gut kennen, Mr. Grissom. Wie geht's weiter? Was wird unsere nächste Titelgeschichte? Carson? Das ist nur ein kleiner Fisch. Wirklich? Er verdient im Jahr allein $50,000 am Einkauf der städtischen Lastwagen. Dafür interessiert sich niemand. Die Leute erwarten heutzutage, dass die städtischen Beamten korrupt sind. Wahrscheinlich wären sie enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Grissom? Ja. Was? Nein! Schalte das Radio ein, schnell. Die Nachrichten. Danke. Nur heute Morgen, kurz nach 11 Uhr, Dr. Harry Carlyle, der 35-jährige Chirurg und Mann der Öffentlichkeit, tot in seinem Badezimmer in Weston Park aufgefunden. Eine einzelne Kugel durchschlug seine rechte Schläfe. Ein Revolver wurde neben seiner ausgestreckten rechten Hand gefunden. Dr. Carlyle war das Ziel einer Kampagne, die gestern von einer neuen Coltoner Wochenzeitschrift, dem Cosmopolitan, gegen ihn entfesselt wurde. Dr. Carlyles Bruder, der in politischen Kreisen wohlbekannte Jack Carlyle, war nicht bereit, ein Interview zu geben. Ich heiße Bagliola, ich bin Friseur. Das ist Miss Banowski, sie ist meine Sekretärin. Ich war schon bei der Polizei, ich war bei den Zeitungen, aber niemand konnte mir helfen. Heute habe ich einen Mann rasiert, er unterhielt sich mit einem anderen Mann über ihre Zeitschrift und darüber, dass sie so viel Mut haben. Was meinen Sie damit, dass die Polizei Ihnen nicht helfen will? Ich wurde ausgepeitscht. Schon zweimal haben mich irgendwelche Männer in die Flussniederung gebracht und dort ausgepeitscht. Letztes Mal haben sie mich an einen Baum gebunden und dann zurückgelassen. Was? Was für Männer? Ich weiß es nicht. Sie trugen lange Umhänge und hatten Helme auf. Und sie teeren und federn Menschen. Mein Gott, die Crusaders. Die Kreuzritter. So, und jetzt zeige ich Ihnen was. Hier, schau uns das an. Um Gottes Willen, Myra! Myra, komm her und sieh dir das an! In meinem ganzen Leben habe ich so etwas noch nicht gesehen. Offensichtlich weißt du vieles von dem nicht, was in diesem großartigen, freien Land geschieht. Was hat die Polizei gesagt? Ja, die sagten nur, solange ich die Männer nicht identifizieren könne, könnten sie nichts machen. Aber ich konnte sie nicht identifizieren, weil sie Masken trugen und weil es zu viele waren. Verdammt nochmal. Ich bin nur ein Opfer, aber es gibt mehr. Es gibt Dutzende von Opfern. Niemand weiß etwas darüber, weil nichts darüber geschrieben wird. Für einen Ausländer sprechen Sie unsere Sprache sehr gut. Sie aber auch. Ich bin keine Ausländerin. Ich auch nicht. Ich bin Amerikaner. Ich wurde in diesem Land geboren. Hier, sehen Sie. Das ist das rot-weiß-blaue Band des Kriegsverdienstkreuzes. Das habe ich in Frankreich bekommen. In der Argonne bei Cunel. Mit dem 1. Armeekorps. Warum wurden Sie ausgepeitscht? Sie sagten, ich würde mit meiner Schwester schlafen. Und mit meiner Schwägerin. Und mit meinen Töchtern. Wie kommt es, dass Sie Ihnen das vorgeworfen haben? Mr. Dolan, wir sind eine große Familie. Wir leben alle zusammen in einem kleinen Haus. Wenn ich das Geld dazu hätte, würde ich in einem großen Haus wohnen, in dem jeder sein eigenes Zimmer haben könnte. Ich schicke meine Kinder zur Schule. Ich bin ein guter Friseur. Ich bin religiös. Ich bezahle meine Rechnungen. Nicht alle, aber jeden Monat einige. Ich weiß nicht, warum Sie mich herausgegriffen haben. Es gibt viele, die ausgepeitscht wurden. Einige sind seitdem verkrüppelt. Ich kenne einen Mann, den haben Sie aufgehängt. Sie wollten ihm eine Lektion erteilen. Er starb nicht. Er wird weiterleben. Aber er wird für immer gelähmt bleiben. Können Sie mich zu diesem Mann bringen? Natürlich. Ich wünschte, du hättest gesehen, was ich gesehen habe. Es war schrecklich. Ich werde dir jetzt etwas sagen, das ich dir eigentlich schon vor langer Zeit sagen wollte. Was hier in Colton geschieht, passiert auch in jeder anderen Stadt in den Vereinigten Staaten. Die Gier und Korruption, die Bigotterie, der falsche Patriotismus, das alles gibt es woanders auch. Colton ist für diesen ganzen verdammten Mist typisch und symbolisch. Nehmen wir einmal an, du machst diesem Kreuzritterspuk oder was es auch ist ein Ende. Nehmen wir einmal an, du machst ihm in Colton ein Ende. Ich werde es beenden. Und was ist mit dem Rest des Landes? Du kannst es nicht dauerhaft verhindern, wenn du das Übel nicht an der Wurzel packst. Du kannst dich vielleicht hier zerschlagen, ja. Und nächsten Monat fängt alles wieder an. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe auch nicht die leiseste Ahnung. Hast du schon einmal von einem Mann namens Marx gehört? Natürlich habe ich von Marx, Engels und Lenin gehört. Was soll das? Sie dachten über viele Dinge genauso wie du. Du brauchst Disziplin, du brauchst eine Organisation. Ohne das wirst du nicht weiterkommen. Ohne das bist du nur ein eifriger Arbeiter. Du weißt, was Kommunismus ist, nicht wahr? Du bist verrückt, ich bin kein Kommunist. Du bist kein Kommunist, du weißt es nur nicht. Vielleicht bin ich Kommunist. Wenn ich es bin, dann weiß ich es nicht. Vielleicht brauche ich Disziplin und Organisation. Und vielleicht werde ich mir das später einmal von jemandem beibringen lassen. Aber jetzt habe ich keine Zeit dafür. Im Augenblick geht es nur darum, diese Kreuzritter auffliegen zu lassen. Und ich werde dafür sorgen, dass das geschieht. Und wenn es das Letzte ist, das ich im Leben mache. Dabei wirst du sehr reich werden. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Für deine Kommunisten und deine Regeln und Vorschriften interessiere ich mich an den Dreck. Solange Leute zu mir kommen wie Bagliola heute Nacht, solange weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Vielleicht kann man solche Sachen auch mit Regeln und Handbüchern und wissenschaftlicher Taktik bekämpfen. Aber ich glaube es nicht. Ab jetzt wird es keine Streitereien und keine Ratschläge mehr geben. Ihr zwei werdet tun, was ich will und wie ich es will. Oder wir trennen uns. Morgen früh werden wir uns als erstes um diese sogenannten Kreuzritter kümmern. Und nichts anderes ist wichtig. Und ihr müsst euch jetzt sofort entscheiden. Macht ihr mit oder nicht? Du bist ein dickköpfiger Irre mit einer vorgefassten Meinung. Und selbst Jesus Christus könnte dich in einer Million Jahren nicht überzeugen. Aber wir bleiben, weil wir dich beide lieben. Wenn wir das hier durch irgendein Wunder überleben, dann werde ich vielleicht Zeit haben, dir zeigen zu können, in welchen Punkten du Unrecht hast. Bud, lass uns Tacheles reden. Du weißt verdammt gut, wer die Kreuzritter sind. Zum Teufel, du musst es einfach wissen. Wann hast du etwas über sie herausgefunden? Letzte Nacht habe ich einen Mann namens Trowbridge kennengelernt. Seine Frau sagte, sie hätte mit dir persönlich über die Kreuzritter gesprochen. Trowbridge? Ich erinnere mich an niemanden namens Trowbridge. Bart, warum bist du so nervös, wenn ich mit dir darüber reden will? Du verstehst mich falsch, Mike. Ich bin nicht nervös. Wenn ich etwas wüsste, dann würde ich es sagen. Du wirst es mir erzählen. Du kannst dein Leben darauf verwetten, dass du es mir sagst. Du bist ein netter Kerl und ich mag dich. Aber ich will verdammt sein, wenn ich mich von dir herumkommandieren lasse. Bart, ich kenne eine Menge Leute, die nur darauf warten, dir das Genick brechen zu können. Wenn du nicht mit mir sprichst, dann darf ich dich so schnell den Wölfen zum Fraß vor, dass dir die Augen übergehen. Und ich meine, was ich sage. Ich kann dir nicht viel sagen, weil ich nicht viel weiß. Aber ehrlich, ich hoffe, dass du etwas dagegen tun kannst. Noch ein Monat und sie regieren das Land. Sie sind schlimmer als der Ku Klux Klan. Schlimmer können sie gar nicht sein. Bist du Mitglied? Zum Teufel nein. Sie haben mich nicht gefragt, ob ich eintreten will. Kennst du irgendjemanden, der dort Mitglied ist? Ich bin ziemlich sicher, dass einer meiner Deputies dazu gehört. Sam Wren. Ich glaube, Crenshaw gehört auch dazu. Ich vermute, er ist einer der Führer. Marvin Crenshaw? Der Vizepräsident der Colton National Bank? Er ist einer der einflussreichsten Männer der Stadt. Er ist Präsident der Handelskammer. Marvin Crenshaw ist einer der Führer. Ich möchte, dass du über Wren herausfindest, wann und wo das nächste Treffen sein wird. Das kann ich nicht machen, Mike. Es ist eine verdammt geheime Organisation. Sam könnte misstrauisch werden. Du findest heraus, wann und wo sie sich treffen. Und ich werde sie auffliegen lassen. Mike, man hat mich beauftragt, Sie darüber zu informieren, dass die vier großen Zeitungen dieser Stadt sich entschlossen haben, Ihnen jeweils $2,500 zu geben. Und dafür zu sorgen, dass Sie einen Job bei einer Zeitung Ihrer Wahl in irgendeiner Stadt bekommen. Vorausgesetzt, die Stadt ist mindestens 1,000 Meilen von Colton entfernt. Wenn Sie Ihre Zeitschrift aufgeben und einen Vertrag unterschreiben, hier nie wieder eine andere herauszubringen. Warum machen Sie mir dieses Angebot, Mr. Thomas? Es gibt viele Themen, die Sie in Ihrer Zeitschrift ansprechen können, auf die wir aber nicht einmal einen Hinweis geben können wegen der unzähligen Verflechtungen. Diese Artikel lassen sich gut lesen, weil sie zerstörerisch sind. Der Selbstmord von Dr. Harry Carlyle ist dafür ein konkretes Beispiel. War es Selbstmord? Natürlich war es das, Dolan. Wir machen Ihnen ein sehr großzügiges Angebot. Wenn Sie allerdings widerspenstig sind, dann gibt es natürlich noch andere Wege, wie wir diese Situation meistern. Ich nehme an, dass dies für Sie ein großer Triumph ist. Genießen Sie ihn, denn es wird wahrscheinlich Ihr letzter sein. Weston Park Spross erschlägt seine Frau und ihren Geliebten. Roy Menefee ermordet April Coughlin Menefee und Ernest Bido, Schauspieler am hiesigen Theater in einem Motel in der Innenstadt. Ich habe herausgefunden, wo sich die Kreuzritter heute Abend treffen. Heute Abend? Es findet so eine Art Versammlung statt. Du weißt doch, wo der alte Flughafen ist. Sie treffen sich dort um Mitternacht. Hier. Nimm das. Was ist das? Ihre Uniform. Kutte und Helm. Ohne sie kommst du nicht nah an sie ran. Woher hast du sie? Ich dachte, du hättest gesagt, dass du kein Mitglied bist. Das bin ich auch nicht. Sie gehört Sam Wren. Ich habe ihn angewiesen, heute Nachmittag ein paar Gefangene nach Darlington ins Kittchen zu bringen. Dann habe ich meinen Hauptschlüssel benutzt und dies hier aus einem Spind geholt. Bring es morgen früh sofort zurück, dass ich es wieder zurücklegen kann. My country is of the sweet land of liberty, of thee I sing. Love thy rocks and hills, thy woods and temperate hills, from every mountain side let freedom ring. O Gott, unser himmlischer Vater, wir bitten dich, diese Versammlung heute Nacht zu segnen. Verleih weiterhin deine Weisheit diesen Crusaders, diesen edlen Namensvettern der mittelalterlichen Pilger, die das Mittelmeer überquerten, um gegen die schwarzen Ungläubigen zu kämpfen, die deine Tempel entweihten. Hilf uns, stark und mutig zu sein und die Herzen deiner Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen. Amen! Amerika! Amerika! Crusaders Verlautbarung Nummer 7. Es wird hiermit angeordnet, dass die Zeller Weinbrauerei ab sofort boykottiert wird. Der Grund? als Mitglieder unseres Komitees zur Wahl Otto Henrys zum Senator bei Mr. Zellerwein erschienen und ihn um Spenden und um seine Hilfe bei der Überzeugung seiner 1000 Beschäftigten baten, lehnte Mr. Zellerwein ab. Er drohte Mitgliedern des Komitees sogar mit körperlicher Gewalt. Obgleich er ein eingebürgerter Amerikaner ist, wurde Mr. Zellerwein in einem fremden Land geboren und seine Ideen über eine gute Regierung sind natürlich subversiv. Die folgenden Läden und Geschäfte werden ebenfalls aus guten und genügenden Gründen boykottiert. The Midway Market, 1215 Endicott Boulevard, Morsman's Restaurant, 415 6th Street, Grayson's Dry Goods Stores an der Southern Avenue. Mir wurde gerade mitgeteilt, dass 3 Mitglieder der Crusaders bei Grayson's beschäftigt sind. Ich möchte, dass diese 3 Männer dem Komitee einen vollständigen Bericht darüber schicken, was sie dort machen, wie viel Geld sie verdienen, wie groß ihre Familien sind und wie viel Geld sie für Notfälle auf der Bank haben. Das Komitee wird versuchen, diese Männer in einem Geschäft unterzubringen, das unserer Sache positiv gegenübersteht. So. Und jetzt zu Abraham Washington. Was? Abraham Washington. Du hast viele Male das gegenwärtige System der Fürsorgeunterstützung verurteilt. Du bist für die Auflösung. Was, ich hab's nicht so gemeint, Boss. Ich schwöre zu Gott, dass ich es nicht so gemeint. Du hast die Schwarzen in deiner Nachbarschaft aufgehetzt. Nein. Sie aufgewiegelt zu protestieren. Nein. Die Crusader sehen alles und wissen alles. Du trägst die Namen 2 großer, unsterblicher Amerikaner. Und wir werden dich lehren, sie zu respektieren. Was? Ich muss den Lehrern zeigen, wo ihr Platz ist. Die Lektion, die wir dir erteilen, wird nicht tödlich sein. Aber wenn du nicht den Mund hältst, dann wirst du das nächste Mal an dem Dachbalken dieses Gebäudes erhängt. Nein! Kehren! Und federn! Ja! Ja! Ja! Kehren und federn! Kehren und federn! Kehren und federn! Zieh ihn aus! Ja! Ja! Ja! Ja, ja, ja, ja, Tieren, Tieren, Tieren, Tieren, Tieren. Federn! Ja, ja, ja, ja, Federn, Federn, Federn, Federn, Federn! Federn! Führt ihn weg! Amerika! Den Amerikanern! Amerika! Den Amerikanern! Dreimal wurdest du schon vom Komitee für Moral gewarnt. Du bist unverbesserlich. Männer! Dieser Mann hat Unrecht! Halt den Mund! Ich werde erklären, was geschehen ist. Männer, ich muss zugeben, dass ich ein Mädchen geschwängert habe. Ich habe die Operation bezahlt. Haltet ihm den Mund zu! Genauso wie es viele von euch gemacht haben. Nur, dass ihr euch schreckt. Dieser Mann ist eine Gefahr für jedes junge Mädchen im Bayshore District. Dreimal wurde er schon ermahnt, sich zu ändern und die Frauen in Ruhe zu lassen. Er hat alle Warnungen missachtet. Dies Crusaders ist genau eine der Situationen, deren wegen wir uns zusammengetan haben. Das Gesetz kann gegen diesen Mann nicht unternehmen, obwohl er sich einer lockeren Moral schuldig gemacht hat. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Ja, ja, ja, ja. Erteilt ihm eine Lektion! Schnallt ihn auf den Tisch! Ja, ja, ja, ja, ja! Schnallt ihn auf den Tisch! Schnallt ihn auf den Tisch! Hose runter! Ja, ja, ja, ja! Hose runter! Hose runter! Und jetzt schneiden wir das Übel einfach ab. Ja, ja, ja, ja, ja. Abschneiden, abschneiden, abschneiden. Nein. Story nicht schreiben, Mike. Niemand wird das glauben. Sie werden es glauben, wenn ich Arnold Smith als Zeugen habe. Wie willst du ihn finden, wenn er nicht im Telefonbuch steht? Ich werde ihn finden. Ich werde diesen verdammten Bayshore District von oben bis unten durchkennen. Ich werde ihn finden. Ich fahre rüber und frage mich bei den Zeitnehmern der zwei großen Möbelfabriken durch. Polizeilieutenant Oxnelson ist da gewesen und hat gesagt, du sollst bei ihm vorbeikommen. Mike, um Gottes Willen, sei vernünftig. Du bist doch kein Kind mehr. Diese Frau und Ed Bishop sind zwei verdammte Kommunisten. Und du solltest ihnen besser sagen, wo es lang geht. Sonst werde ich sie unter Anklage stellen. Ed Bishop ist immer noch der gleiche Mann, der er 15 Jahre lang war. Er war schon so, als er noch Polizeireporter war. Und das weißt du. Was weißt du über diese Frau namens Myra Barnowski? Nichts. Sie tauchte hier wie aus dem Nichts auf und arbeitete dann für dich. Du bist ein Trottel. Sie hat in Texas gesessen, weil sie radikale Literatur verteilt hat. Sie arbeitet direkt für Moskau. Das hat sie dir nicht erzählt, oder? Wer hat diesen Stein ins Rollen gebracht? Das kann ich dir nicht sagen, Mike. Ich kann dir nur sagen, dass es von verdammt weit oben kommt. Ein Befehl? Ja. Von Carlyle? Ich habe nichts gesagt. Was zum Teufel hast du mit der alten Frau in der Perry Street gemacht? Wie gemacht? Was meinst du damit? Sie rief im Büro an und sagte, ein Hilfs-Sheriff namens Dolan wäre bei ihr gewesen, um mit ihr zu sprechen. Ich fuhr dorthin, um Mrs. Smith über ihren Sohn auszufragen. Ich habe den Polizeiausweis gezeigt, weil das der einzige Weg war, ein Foto von ihm gezeigt zu bekommen. Warum wolltest du das Bild sehen? Ich wollte sehen, ob ich ihn kannte. Kanntest du ihn? Natürlich. Aber ich sagte der alten Dame, ich hätte ihn nicht erkannt. Was ist mit dem Kerl? Er wurde letzte Nacht operiert. Wo ist er jetzt? Ich wünschte, ich wüsste es. Was für eine Operation war das? Was glaubst du? Was? Die Crusaders. Diese edlen Crusaders. My country, these of thee. Die alte Frau sagte, direkt nachdem du gegangen seist, hätte jemand angerufen und hätte gesagt, Arnold würde nach Südamerika fliegen und würde keine Zeit haben, sie anzurufen. Aber er würde ihr aus New Orleans schreiben. Du weißt, was das bedeutet, nicht wahr? Arnold Smith ist tot. Komm. Wovon sprichst du? Wir haben noch zu arbeiten, wenn wir morgen früh drucken wollen. Wir werden in 30 Minuten zurück sein. Komm. Wohin? Wo gehen wir hin? Wir werden heiraten. Ich werde dich heiraten. Mike, bist du verrückt geworden? Komm schon. Was hältst du davon? Ja, ist eine tolle Story. Aber verdammt nochmal, die Geschichte muss nicht gut geschrieben sein. Sie ist so interessant, dass sie sich von alleine verkauft. Ich bin froh, dass wir schließlich Jack Carlyle festnageln können. Und auch Thomas. Den hätte ich niemals verdächtigt. Was mit Crenshaw? Es ist Carlyle, wegen dem ich mir Sorgen mache. Besonders seit Nelson. Nelson? Was ist mit Nelson? Nelson hat mich heute Morgen ernstlich gewarnt. Vor mir? Vor euch beiden. Darüber wollte er also mit dir sprechen. Er sagte, dass ihr die Stadt verlassen müsst. Er hat von irgendjemandem Anweisungen erhalten. Befehle. Von Jack Carlyle. Das ist der Beginn von Jack Carlyles Rache. Ich verstehe jetzt, warum du mich geheiratet hast. Setz dich, Myra, und halt eine Minute lang den Mund. Darum hast du mich geheiratet. Das war der Grund. Das war der Grund, nicht wahr? Du siehst das ganz falsch. Du Dreckskerl. Ed, hier sind 5000 Dollar. Es ist besser, wenn du dir deine Familie schnappst und von ihr wegziehst. Na, nimm es. Nein. Nimm es, gebrauch deinen Verstand. Ich bleibe hier, Mike. Nimm die Knete zurück, oder ich werf sie aus dem Fenster. So wahr mir Gott helfe, ich werde es tun. Dolan? Ja, ich komme sofort. Arnold Smith ist zu Hause. Er ist wieder aufgetaucht. Das war einfach die Sache. Ich weiß, dass er uns helfen wird. Ich fahre zu ihm und rede mit ihm. Wir werden alle zu ihm fahren. Willst du das? Natürlich. Bekannte Bürger der Stadt, Anführer der Crusaders. Jack Carlyle und Marvin Crenshaw führen maskierten Mob an, der einen Mann aus Bayshore verstümmelt. Verblüffende Enthüllungen über Geheimorganisationen. Alles zu lesen im Cosmopolit. Jetzt hier. Ich gehe jetzt, Mr. Dolan. Es ist 6 Uhr. Meine Frau wartet mit dem Abendessen auf mich. Oh, ist Mike... Komm rein, Bud. Mike, ich komme gerade aus dem Gerichtsgebäude. Richter Pentland hat die Anklagekammer zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Sie sind jetzt auf dem Weg hierher. Ich werde mit Ihnen sprechen. Verschieb es auf morgen. Versteck dich irgendwo. Gewinn Zeit, um die Fakten beweisen zu können. Ich kann alles beweisen. Es steht alles im Cosmopolit. Und ich habe Smith versteckt an einem Ort, wo ich ihn erreichen kann, wenn ich ihn brauche. Wir sind bereit. Mike, um Gottes Willen. Ich versuche nur, dir einen Rat zu geben. Ich habe mich verdrückt, weil sie im Augenblick eine Vorladung für dich vorbereiten. Geh heute Nacht nicht in die Nähe des Gerichts. Ich weiß nicht, was dann passieren wird. Du starrköpfiger Hund. Du darfst dich heute Nacht nicht blicken lassen. Warte bis morgen. Ja? Hallo, Baby, hör zu. McGonagall war gerade hier. Er war sehr aufgeregt wegen der Situation im Gericht. Die Anklagekammer wird zu einer Sondersitzung zusammentreten, um im Fall der Crusaders zu ermitteln. Und er will nicht, dass ich heute Nacht dort erscheine. Er will, dass ich bis morgen früh warte, weil ich dann Leibwächter bekommen kann. Wie ist das, so bekannt zu sein? Mein Gott, du bist noch schlimmer als er. Verdammt nochmal, ich habe Angst. Setz dich mit Grissom und Bishop in Verbindung und sag ihnen, dass sie nicht hierher kommen sollen, sondern dass wir uns im Haus treffen. Bis gleich dann, Baby. So viel Angst wie nie zuvor, wilde, tierische Angst. Bevor er sich bewegen konnte, fühlte er an der hinteren Hutkrempe eine Berührung und dann wusste er, dass etwas Furchtbares geschehen würde, dass er nur noch einen Herzschlag vom Tod getrennt war. Das Ende des Durchgangs und der schwache Lichtschein der Sicherheit bedeutete, waren 1 Million Meilen weit weg. Ein Schreckensschrei sprang in seine Kehle. Aber bevor er ihn ausstoßen konnte, explodierten seine Trommelfelle und der Lichtschein, der die Gasse war, kam mit furchterregender Geschwindigkeit auf ihn zu. Rot und donnernd und unaufhaltsam. Er wusste, dass er ermordet wurde und er hatte nur noch einen Gedanken. Was wäre geschehen, wenn Myra an jenem Tag die Tasse Kaffee getrunken hätte? Dann zerplatzte seine Schädeldecke und er fiel mit dem Gesicht auf die Mülltonne, als er versuchte, sich mit den Fingern die Nase zuzuhalten. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Nach dem gleichnamigen Roman von Horace McCoy. Aus dem Amerikanischen von Gabriele Kunstmann. Es sprachen Angelika Bartsch, Heinrich Giskes, Sascha X, Horst Mendroch, Walter Renneisen, Wolfgang Rüther, Klaus Weiß, Charles Würz, Katharina Zapatka und viele andere mehr. Ton und Technik Johanna Fegert und Heike Wey. Regieassistenz Birgit Kehrer. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Koproduktion von SWF, HR und NDR aus dem Jahre 1995.